Die Juden im Kriege. Wollte man jüdischen Zeitungen glauben, so hätten die Hebräer im letzten Kriege nicht nur vollauf ihre Schuldigkeit getan, sondern sogar Wunder der Tapferkeit verrichtet. Jene Blätter wären nicht müde, die großen Blutopfer des Judentums zu betonen und auf deren zahlreiche Auszeichnungen hinzuweisen. Nach der Meinung der Männer aber, die draußen waren, wurden die Hebräer an der eigentlichen Kampffront und im Schützengraben selten gesehen, umso häufiger in den Schreibstuben, den Etappen und Garnisonen. Ungemein groß war daheim unter ihnen die Zahl der Unabkömmlichen. Besonders in den Kriegsgesellschaften hatten viele rüstige junge Juden Unterschlupf gefunden, um dem Frontdienst zu entgehen. Bereits im Herbst 1915 kamen diese Tatsachen im Reichstage zur Sprache. Zur Beruhigung der Gemüter sollte eine Statistik veranstaltet werden, die die Beteiligung der Juden an der Front, in den Kriegsgesellschaften usw. feststellte. Diese Statistik ist Mitte Dezember 1915 aufgenommen, aber bis heute amtlich nicht veröffentlicht. Sie muss wohl wenig rühmlich für die Hebräer ausgefallen sein. Zahlen aus einzelnen Berufsständen bieten einigen Anhalt für die Beteiligung der Juden an Blut- und Lebensopfern. In Berlin gibt es rund 1000 jüdische und 500 deutsche Rechtsanwälte. Nach einem Bericht der Anwaltskammer fielen dabei in den ersten beiden Kriegsjahren 28, und zwar von den Deutschen 20, von den Juden nur 8, während das Verhältnis doch eher hätte umgekehrt sein müssen. Die Juden waren also in Anbetracht ihrer Zahl an den Opfern nur den fünften Teil so stark beteiligt als die Deutschen. Bei den Deutschen kam auf 25 Anwälte ein Gefallener, bei den Juden erst auf 125. In Österreich fielen 13.328 Offiziere. Da die Juden in Österreich-Ungarn nur 5% der Bevölkerung ausmachen, 2 Millionen, und im Offizierskorps noch weit stärker beteiligt waren, so hätten unter den Gefallenen etwa 666 jüdische Offiziere sein müssen, es waren aber nur 196. Die von jüdischer Seite immer wiederkehrende Behauptung, die Juden hätten im gleichen Maße Blutopfer gebracht wie die anderen Nationalitäten, ist also unbegründet. Ein Dr. Jakob Segal kommt in seiner Schrift »Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914-1918« zu folgenden gewaltigen erlogenen Zahlen. Jüdische Feldzugsteilnehmer 100.000, davon Frontkämpfer 80.000, gefallen 12.000, dekoriert 35.000, befördert 23.000, zu Offizieren befördert 2.000. Diese Statistik erinnert an frühere Selbsteinschätzungen jüdischer Heldentaten. Im Rheinischen Landtage behauptete am 13.07.1843 ein Abgeordneter, im Befreiungskriege seien 6.000 Juden gefallen. Das Militärwochenblatt Nummer 44 von 1843 berichtigte diese Zahl dahin, dass nach amtlichen Listen 1815 günstigstenfalls 731 Juden im preußischen Heere gedient hätten. Ein jüdischer Schriftsteller gab 1816, ein Jahr nach dem Ende des Feldzuges von 1815, an, dass bei Belle Alliance 55 jüdische Offiziere gefallen seien. Die preußische Armee hatte in dieser Schlacht insgesamt 24 Offiziere verloren. Treitschke, Deutsche Geschichte, 2. Band, Seite 418-419. Rabbiner Rosenack bezifferte den Prozentsatz der Feldzugsjuden auf 20% der jüdischen Gesamtbevölkerung. Irreführend legt er dabei die Volkszählung von 1907 zugrunde, wonach es im Deutschen Reiche 567.000 Juden gab, während für 1914 mindestens 650.000 Juden gezählt werden müssen. Die rabbinische Prozentrechnung ist also falsch. Die Deutsche Judenzeitung kommt bei ihrer Kriegsjudenzählung auf 6.000 gefallene Juden. Wer hat nun recht? Nach der amtlichen Zählung, die auf Wahrheit mehr Anspruch haben dürfte und deren Veröffentlichung darum hintertrieben wurde, standen Anfang 1917 beim Feldheer 27.515, bei der Etappe 4.752, beim Heimatheer der Garnison 30.005, zusammen 62.272 Juden. Sonach sind von der jüdischen Bevölkerung noch nicht 10% eingezogen gewesen, wovon aber nur ein kleiner Teil an die Front gelangt und dort mehr in den Bataillonsschreibstuben als im Schützengraben beschäftigt war. Die jüdischen Zahlen sind also Blendwerk. Üblicherweise wurde jeder dritte Jude, der kurze Zeit eine Uniform trug, wegen Tapferkeit vor dem Feinde dekoriert, jeder vierte befördert, jeder zwanzigste zum Offizier gemacht und jeder achte soll angeblich gefallen sein. Bei der Flotte wurde August 1916 bei einer Mannschaftsstärke von 300.000 Mann 134 Juden gezählt. Wasser hat keine Balken. Unzweifelhaft ist die hervorragende Betätigung der Juden auf anderen Gebieten während des Krieges, so an den Heereslieferungen, dem Kriegswucher, dem Schieber- und Kettenhandel und anderen einträglichen Dingen. Als der plötzliche Ausbruch des Krieges gewaltige Materiallieferungen für Heereszwecke erforderte, fiel es auf, dass die Angebote von Fabrikanten, Fachverbänden, Innungen und anderen Selbsterzeugern seitens der Intendanturämter vielfach abgewiesen wurden, während jüdische Kommissionäre und Agenten die Aufträge erhielten. Dabei wurden oft jüdische Händler bevorzugt, die in dem betreffenden Geschäftszweig ohne jede Kenntnis waren. Es entstand der Eindruck, als hätte die Judenschaft gleich bei Ausbruch des Krieges die Bedingung gestellt, dass sie den Löwenanteil aller Lieferungen erhalten müsse, wie sich denn überhaupt Juden sofort der gesamten inneren Verwaltung bemächtigten. Ein Industrieller, der im Kriegsministerium Lieferungen anbieten wollte, erzählte: »Ich war erstaunt, in diesem hohen Amte statt Offiziere und Militärbeamte fast nur Juden anzutreffen.« An einem Diplomatenschreibtisch in einem großen Saale saß Herr Walter Rathenau und disponierte, vergab die Heereslieferungen. Walter Rathenau hatte sofort nach der Kriegserklärung der Regierung seine Dienste angeboten und sich zur Organisation der Materialbeschaffung bereit erklärt. Die betreffenden Regierungsorgane haben ihm willig dieses Amt eingeräumt. Er organisierte nach und nach einige hundert Kriegsgesellschaften, vorwiegend unter Oberleitung von Hebräern. Ihr Zweck war es, den natürlichen Gang der Rohmaterial- und Warenlieferung überall zu unterbinden, alles zu monopolisieren und auf Umwegen durch die Hände der Kinder Juda zu leiten. Für seine Leistungen ließ sich Rathenau in jüdischen Blättern als Generalstabschef hinter der Front verherrlichen und deutlich durchblicken, dass ohne sein Eingreifen der Krieg überhaupt nicht hätte geführt werden können. Einen gesinnungsverwandten Kompagnon fand er in Ballin, der durch den Kriegsausbruch mit seiner Hamburg-amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft HAPAG völlig lahmgelegt war und mit seinem Büropersonal nach Berlin übersiedelte, um eine amtliche Zentraleinkaufsgesellschaft ZEG daraus zu machen. Ein leitender Mann in dieser Gesellschaft war Herr Jacques Meyer, bis dahin Vertreter der jüdischen Getreidespekulationsfirma Goldschmidt in Paris, der noch während des Krieges Geschäfte seines Pariser Hauses regulierte. Wie diese talentvollen Leute den Krieg vorbereiteten, zeigt der Umstand, dass sie es fertigbrachten, noch einige Monate vor Kriegsausbruch 2 Millionen Doppelzentner deutsches Getreide nach Frankreich und England auszuführen, wobei obiger Jacques Meyer hervorragend beteiligt war. Aus Deutschland, das selber eine starke Getreideeinfuhr vom Auslande brauchte.